Hacer radio es una de las más hermosas formas de comunicación. Una manera de ver el mundo. Un imposible pero placentero intento de comprender el mundo. Una especie de acto de rebeldía contra un poder mediático omnipresente y totalitario al servicio de una clase minoritaria que provoca nuestra constante protesta y burla. Niemandsland. Seit 1998. Die Weltwirtschaft wurde massiv betroffen. Der Handel an der Wall Street wurde ausgesetzt. Weltweit stiegen Gold- und Ölpreise. Auf die Erschießung des Studenten Ben Unesorg im Juni 1967 reagierte Adorno verstört. Ängste aus der Vergangenheit schienen in ihm aufzusteigen. Kontrabanda! Contrabando. Contrabando. Andarra. 19 años. 19 años. Dada 9 años. 91.4 de la FM, Barcelona. 19 años. 19 años. Das Pentagon brennt und in Washington explodieren jetzt Bomben am Kapitol und am Außenministerium. Niemandsland. Cada viernes de 16 a 18 horas, aquí en Barcelona, 91.4 de la FM. Contrabando. Podcast. www.niemandsland.contrabanda.org. Der Zusammenstoß zweier Galaxien zu sehen, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Niemandsland. Berlin. Berlin, Berlin am Meer, schön, wenn es so wär. Hallo, hier ist wieder Niemandsland auf 91.4 FM. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Freitag, der 21. Mai 2010. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Im Studio heute zu Gast, hallo. Hallo. Hallo, hier ist Ruth aus Mohrenhofen in Deutschland. Und ich grüße alle deutsch- und spanisch sprechenden Menschen hier in Barcelona. Dann weiterhin im Studio, auch wieder dabei. Hallo Raul. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Raul. Ich auch. Das ist schön. Es ist jetzt das zweite Mal, dass du hier bist, ne? Ja, mein zweites Mal hier. Gut, beim ersten Mal hatten wir Rammstein vorgestellt. Aha. Und heute werden wir dich vorstellen. Und zu deiner Linken sitzt Pilar. Hallo Pilar. Hallo Didi. Ich freue mich. Guten Abend. Ich freue mich auch, dass du heute gekommen bist. Es war eine Überraschung. Raul hatte dich nicht angekündigt und plötzlich bist du hier. Ja. Fantastisch. Danke, danke. Gleich werden wir ein bisschen sprechen. Gut. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich muss erstmal aufmachen. Deshalb schließe ich die Mikros und lasse euch mit dem Jeans-Team aus Berlin. Berlin am Meer. Ja, Berlin liegt nicht am Meer, Ruth. Das wissen wir. Jeans Team möchte das natürlich, dass Berlin am Meer liegt. Gut, das ist auch nicht das erste Mal, dass du nach Barcelona gekommen bist, oder? Nein, das liegt einfach, Berlin liegt am Meer und Barcelona liegt auch am Meer. Und das haben die Städte gemeinsam und deswegen komme ich gerne her. Gut, Jeans Team aus Berlin, Berlin liegt am Meer, aber die zweite Zeile heißt, schön, wenn das so wäre. Raul, wir haben gerade gehört, dass es zwischen Granollers und Barcelona kleine Verkehrsprobleme gibt. Ja, im Moment, es gibt Probleme mit dem Strom, mit dem Zug. Und ja. Im Moment, die Leute, die nach Passeig de Gràcia fahren wollen, das ist nicht möglich. Sie sollen nach Plaza Catalunya fahren. Das heißt, die Züge fahren von Plaza Catalunya oder nur bis Plaza Catalunya? Die können die obere Linie nicht, sie fahren die obere Strecke nicht bedienen. Clot Aragó, ja? Arc del Triomf und Plaza Catalunya. Ah, das ist für mich ist das gut. Arc del Triomf, ja, ja. Da musst du besorgen. Dann brauche ich in Clot nicht umzusteigen. Gut, ihr seid also, du und Pilar, ihr seid aus Granollers gekommen. Aha. Und ich möchte dich erstmal nochmal kurz vorstellen. Ich möchte sagen, du bist ein Schüler von mir aus Granollers. Ja. Und du hast etwas sehr Tolles gemacht, meiner Meinung nach. Du hast den Text zu einem, sagen wir mal, zu einem Krimi geschrieben. Ja. Zu einem kleinen Krimi-Hörspiel. Kunst Robin Kufstein, ist das richtig? Ja, ja. Was hat dich denn dazu inspiriert? Ich weiß nicht, das war eine Übung von Klasse im Unterricht. Ja. Wir sollten das machen. Und ich weiß nicht, ich schreibe gern, aber das war die erste Mal, die ich etwas auf Deutsch schreiben habe, so, weil ich habe nicht so viel Kenntnisse auf diese Sprache. Aber naja, man muss ein erstes Mal haben und das war mein erstes Mal. Ja. Ich hatte Inspiration und das war gut und naja, ich denke, es ist lustig und ziemlich gut. Ja. Ja, wir werden das nachher im anderen Studio einspielen. Du wirst dann den Polizisten sprechen, ne? Aha. Es ging darum, dass es ein Kunstraub hatte stattgefunden im Brücke-Museum in Dahlem. Da sind wichtige Bilder verschwunden und der Kommissar ermittelt und kriegt das auch auf seine Art ziemlich schnell raus. Und das war natürlich lustig. Ich fand sehr gut, wie lebendig du das geschildert hast. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, gestern wurde im Pariser Museum wurde ein Picasso geklaut für 30 Millionen Euro. Da musste ich an den Kunstraum in Kufstein nehmen. Ja. Pilar, ich freue mich also nochmal, dass du hier bist. Ich muss es nochmal betonen, ich hatte nicht mit dir gerechnet, das ist eine große Überraschung. Wo hast du denn so gut Deutsch gelernt, Pilar? Ich habe Deutsch gelernt, nur 3 Jahre alt. Und ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Aber ich verstehe viele Deutsch. Gut. Möchtest du jemanden grüßen? Hast du jemandem Bescheid gesagt, dass wir auf Sendung sind? Wir sind ja auch im Internet. Du weißt ja, die Sendung gebe ich jetzt die nächsten Tage ins Internet. Möchtest du jemanden grüßen? Hallo. Ja. Vielleicht die Monika. Die Monika? Die Kleine. Die kleine Monika. Ah, meine Nichte. Ja. Hallo Monika, ich bin Pilar, ich bin in Barcelona. Mit Daddy, Raul und Ruth. Und Werner ist mittlerweile auch eingetroffen. Hallo Werner. Hallo. Hallo. Ja, ja. Wer ist das denn, die Kleine da? Die, wie alt ist sie? Meine Nichte. Ja. 11 Jahre alt. Elf? Elf. Dann sag ihr nur, sie soll sich das mal anhören. Sie würde nicht verstehen, aber. Auch mal, was sie für eine Tante hat. Die Tante kommt im Radio, das ist doch schon. Und dann in einer Fremdsprache, das ist genau. Grandios. Ja. Gut, wir hatten schon einmal angedeutet, was heute auf dem Programm alles zu hören sein wird. Wir haben heute einen Beitrag in spanischer Sprache über ein Thema, das, würde ich sagen, das immer wieder aktuell ist, Berliner Kabarett. Über das Kabarett in Berlin, dazu gibt es ein paar Kabarettlieder und ein paar Informationen über die Epoche zwischen den Kriegen um nach der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts bzw. des vorletzten Jahrhunderts, und dazu gibt es Informationen in spanischer Sprache. Dann natürlich ein Katastrophenblock, der sich gewaschen hat, Werner. Heute haben wir eine Menge zu bereden. Angela Merkel hat die Instrumente, genau, die Folterinstrumente ausgepackt. Man muss sich ja überlegen, wird Angela jetzt zur Marxistin auf ihre alten Tage? Angela will den Hedgefonds an den Kragen. Sie glaubt nicht mehr an die Selbstregulierung der Märkte. Da glaubt kein Mensch mehr dran. Die Märkte glauben selber nicht dran, aber bis der ganze Mist zusammenkracht, wollen sie möglichst viele Milliarden an sich raffen, und das ist das Problem. Jedenfalls, die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, die wüstesten Auswüchse der Finanzspekulation einzudämmen, indem man die Leerkäufe erstmal verbietet. Einfach, was der Menschenverstand einem sagt, stellen die jetzt als Sensation hin. Und sie wollen natürlich auch eine zaghafte Finanztransaktionssteuer einführen. Wir sagen Applaus. Angela, wer hätte das gedacht? Was die Linken Schröder und Fischer nicht gemacht haben, im Gegenteil, die haben die Hedgefonds ins Land geholt. Angela will ihnen einen Fußtritt verpassen. Ja, ein Applaus für Angie, ne? Ja, ja und nein. Es ist ja wirklich gegen diese Spekulanten, sind ja alle. Ja? Inzwischen geben ja alle ganz offen zu, dass es die sogenannten Investoren, die Spekulanten sind, die die Welt beherrschen und nicht die Politiker. Aber eine Sache ist, das zu erkennen, und eine andere ist, jetzt tatsächlich versuchen, was dagegen zu tun. Wir werden am Ende sehen, und ich bin in diesem Sinne pessimistisch, was dabei rauskommt. Aber immerhin, so hätte ich Angela nicht eingeschätzt, es überrascht mich in gewisser Weise. Ai, caro te, caro-ți carisma, că dacă nu te împart ca lumina în prismă, ești ca un porumbel printre alți porumbei și sunt ca un greier între alții și ca toți greierii sunt la fel. Das ist übrigens nicht deutsch, was die Dame da singt. Das ist russisch. Jeans Team aus Berlin, ein Lied natürlich auch auf Russisch dabei, von ihrem Album Berlin von oben. Dann auch auf unserem Kulturprogramm heute die neue CD von Element of Crime, endlich im Original, in Originalverpackung, nicht etwa hier aus dem Internet runtergeladen auf MP3 oder so. Nein, nein, ehrliche Handarbeit. Sie ist selbst gemacht, sie ist echt, sie ist ehrlich, sie ist sogar gekauft. Man kann jetzt sagen, doof, der kauft die Musik. Aber es gibt noch so Leute, es gibt noch so Liebhaber, die wollen die Musik in der Hand halten, sie wollen sie hören. Und dieses Album werden wir auch im Laufe der Sendung vorstellen. Und dann gibt es noch Informationen über Bücher. Jo. Că drumul vieții nu întotdeauna e simplu. Așa că cum am spus, eu cu tine n-am să mă... Gut, wollen wir dieses traurige russische Mädchen einmal zum Schweigen bringen und kommen wir direkt zum Album Immer da, wo du bist, bin ich nie. Element of Crime. Sven Regner ist ja ein Multitalent, er schreibt ja auch Romane, und wir bringen das erste Lied, Kopf aus dem Fenster, Element of Crime. Und Arme aufs Brett und dann Scheiß auf den Kaktus, der ist böse und heiß und ich fett und verdorben und du so nett. Nimm den Fuß von der Bremse, ich muss ins Bett. Wer nicht geht, kommt nie wieder, wer bleibt, ist nie weg. Wasser und Füße im Sand und dann Scheiß auf die Hummer, die sind böse und heiß und bringen Kummer und Elend an jeden Strand. Nimm die Hand von der Hupe, ich will an Land. Wer nicht schwimmen kann, taucht, wer nicht taucht, runter vom Strand. Scheiß auf Metaphern, die sind böse und heiß und im Gesicht haben sie Pickel. Die sind nicht schön. Nimm die Hand aus dem Auge, ich will dich sehen. Wer nicht sitzen kann, liegt und wer liegt, kann nicht mehr stehen. Hallo, hier ist die Gabi aus Berlin. Ich sitze gerade am Elefanten und grüße die Leute vom Kontrabanda. Würste und Brote und Gurken auf Eis und dann Scheiß auf die Mayo, die ist böse und heiß. Tu die Hände an Steuer, wir fahren im Kreis. Glücklich ist der, der seinen Namen noch weiß. Wer nicht fahren kann, läuft. Wer nicht läuft, dreht sich im Kreis. Yo, Element of Crime aus Berlin mit dem Lied Kopf aus dem Fenster von ihrem neuen Album Immer da, wo du bist, bin ich nie. Später ein paar Informationen zu diesem Album. Mittlerweile ist auch unsere junge Freundin Nasila hier eingetroffen. Wir werden ihr gleich das Mikro aufschrauben. Gut. Ruth, wie siehst du Barcelona? Du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Du bist ja schon, würde ich sagen, 10 Mal mindestens hier gewesen, oder? Also ich bin immer wieder erfreut, hierher zu kommen. Es ist eine wunderbare Stadt, unwahrscheinlich viel Kunst, viel Musik, viel begeisterndes Leben. Ja, Sonne, höre ich, soll es hier nicht so viel gegeben haben im Anfang des Jahres. Kann ich aber gar nicht glauben, weil der Himmel ist blau. Jetzt. Heute. Und ja, es ist für mich eine wunderschöne Stadt, Menschen, die hier leben, mitunter Touristenströme, die hier durchziehen. Und ja, auch immer etwas hinterlassen. Allerdings würde ich hier wirklich mehr Zeit verbringen wollen. Vielleicht lässt sich das ja auch noch mal eines Tages verwirklichen. Du kannst ja kommen, wann du willst, Ruth. Du weißt ja, danke, du hast danke. Ja hier eine Anlaufstelle, einen sicheren Hafen. Ja, wir belassen es dabei, wir Einheimischen. Wir hätten natürlich eine Menge zu erzählen über Barcelona, was uns nicht gefällt. Aber ich glaube, das haben wir so oft gemacht, Werner. Das verkneifen wir uns heute. Ja, doch, dieses Fun City. Überrascht, dass du eine Sache vergessen hast bei deiner Liste jetzt gerade. Das Wichtigste, das Allerwichtigste: Barcelona hat den besten Fußballclub der Welt. aber ich kann sagen, obwohl, ich muss dir da recht geben, aber ich beziehe es nicht auf Barcelona alleine. Ich glaube, dass in diesem Jahr Spanien Weltmeister wird. Aha. Ich hoffe nicht, genau aus dem Grund nämlich. Ich hoffe, dass Spanien eliminiert wird, genauso wie Deutschland auch, in der ersten Runde. Warum? Wenn die nämlich mehr spielen müssen, erhöht sich im gleichen Maße die Gefahr, dass Spieler wie Xavi, Iniesta, Pujol, Busquets, Valdés verletzt werden. Und einfach deshalb soll Spanien so früh wie möglich ausscheiden. Raul, ein deutscher Katalanist, wie findest du das? Naja, ich sage lieber nichts. Also in meine Idealbesetzung wäre Spanien und Deutschland im Endspiel. Dann hätten wir nämlich ein Problem los. Italien wäre nicht im Endspiel und das ist eigentlich das Wichtigste. Ghana. Das Ghana ist die Mannschaft, die... Ah, du hast Aktien von der du hast ghanesische Staatsverschuldung gekauft. Dann muss Ghana natürlich gewinnen für alle, die ghanesische Staatspapiere halten. Gegen Ghana gar nicht. Gut. Mittlerweile auch die Nasila hier. Hallo Nasila, du musst dir heute ein Mikro teilen. Du kannst dir eins aussuchen. Hallo. Niemand hat dich jetzt verstanden, vielleicht. Okay, hi. So, ich bin da. Ja, letzte Woche warst du krank, ne? Ja. Geht's dir wieder besser? Viel, viel besser. Ja? Hast du unsere Sendung im Internet gehört schon? Nein, ich habe sie am nächsten Morgen nochmal gehört. Aha. Aber nur ein Teil. Gut. Hast du etwas Interessantes heute mitgebracht? Einen Beitrag vielleicht? Ja, ich wollte was über den türkischen Sänger präsentieren, den Kasim Koyunsku. Ja. Der ist ein super Typ und ja, kann ich ja später, wir können ja nachher ein bisschen gerne Musik spielen. Das machen wir. Und dann erzähle ich was darüber. Hast du auch was Hörbares von ihm mitgebracht oder holen wir das aus dem Internet? Genau, aus dem Internet. Ich habe zwei, drei Lieder rausgesucht, die halt wirklich richtig schön sind und auch diesen Typen und seine Band präsentieren, repräsentieren und ja. Sehr gut. Was du immer wissen musst, verlass dich nie aufs Internet. Der kann aus irgendeinem Grund ausfallen und dann willst du was Schönes präsentieren, also besser vielleicht. Dann musst du selber singen. Oder du singst die Lieder dann selbst. Okay. Gut. Das nächste Mal denke ich dran. Ach ja, wie geht's euch denn so? Oh, danke für die Frage. Also mir geht's gut. Niemandslandtag ist immer für mich ein Feiertag. Niemandslandtag ist für mich wie Geburtstag und Weihnachten und Ostern und Fußball-Weltmeisterschaft Endspiel zusammen. Okay, das ist schön. Das heißt, einmal in der Woche bist du also super glücklich. Ja, mindestens. Ja. Aber kommen wir zu Raul. Raul, du warst das letzte Mal hier vor, würde ich sagen, vor 2-3 Monaten mal, ne? Ja, mehr oder ist das richtig? du wirst die Mittelstufenprüfung machen. Ja. Am 22. Juni. Ja. Fühlst du dich fit? Ich hoffe. Wir haben ja gestern noch Abschluss-Hörverstehen gemacht. Da hattest du 80% einmal im ersten 100 und im zweiten 80% richtig. Hörverstehen ist gelaufen, ne? Ja. Dann, was haben wir noch auf dem Schreiben? Würde ich sagen, sieht gut aus, oder? Ja, mehr oder weniger. Ja. Grammatik, Verben mit Präpositionen, Partizipialkonstruktion. Na, das ist ein Welt. Das kriegen wir schon hin. Ja. Gut, sag mal, warum lernst du eigentlich Deutsch, Raul? Ich lerne Deutsch, weil ich finde, das ist eine sehr interessante Sprache. Und die deutsche Kultur hat mich immer viel interessiert. Mhm. Und ich war dreimal in Deutschland und ich finde, es ist ein super Land, ist sehr schön, das Wetter, obwohl es ist immer geregnet und so, aber für mich ist es gut. Dieses Jahr ich bin froh hier, weil es ist viel geregnet und ich finde alle die deutsche Kultur und alle die deutschen Werke und so weiter sehr gut und sehr interessant. Ja. Und in welchen Städten warst du denn in Deutschland? Welche Gegenden und Regionen hast du gesehen? In Regionen im Schwarzwald. Aha. Und die größte Städte, die da war in Freiburg. Mhm. Sehr schönes Teil. Freiburg ist natürlich, könnte man sagen, ein Idyll, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr anderen alle Freiburg kennt. Ruth, du kennst Freiburg also, auch, ne? Ich würde sagen, Freiburg ist für mich auch immer eine intellektuelle Hochburg. Ja, und also frei vom freien Denken. Ja, und so würde ich einfach Freiburg bezeichnen. Freiburg ist ja sehr auch, schöne Stadt. Ja, ja, ist ja auch schön. Das Dreiecksland. Da gab es ja auch einen der ersten alternativen linken Sender in Deutschland, Radio Dreiecksland. Der wurde gegründet während der Anti-Atom-Bewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Radio Dreiecksland. Ich glaube, die existieren sogar heute noch. Und Freiburg ist gekennzeichnet durch seine alternativen Lebensformen, Strukturen, weltoffen und ist auch die Gegend in Deutschland mit dem meisten Sonneneinfall. Das heißt, Freiburg hat die meiste Sonne in ganz Deutschland. Guten Wein gibt es da, ja? Ja, natürlich. Ja, auch. Sehr gut, ja. Für die Weinfans natürlich. Weinparadies, ja. Gut. Und Pilar, was verbindet dich mit der deutschen Kultur? Was interessiert dich an der deutschen Sprache und an Deutschland besonders? Ich interessiere für die Musik, ja, die Bücher und die Sprache. Die Sprache. Ich mag die Sprache viel, viel, viel. Aber für mich ist es ein bisschen kompliziert. Für dich und für uns alle. Deutsch ist nicht leicht. Ich sage das so, ich sage das sogar mit ehrlichem Hintergedanken oder ohne Hintergedanken, weil wir Deutschen sind alle Dialektsprecher. Wir Deutschen haben alle unsere Akzente und wir Deutschen müssen alle in der Schule, alle Kinder müssen in der Schule auch die deutsche Grammatik lernen, weil der Rheinländer hat zum Beispiel den rheinischen Dativ, ne, den Wemsing. Der Rheinländer hat, der verstößt gegen viele, viele Grammatikregeln der deutschen Hochsprache. Deshalb sind wir Rheinländer also auch gefährdet, wenn wir die deutsche Grammatik lernen müssen, Werner. Habe ich recht? Ah, ihr doch auch. Ihr Süddeutschen. Ich komme zum Beispiel aus Stuttgart und wenn ich jetzt richtig Schwäbisch schwätze, täte dir überhaupt nichts mehr verstehen. Gell? Aber und wenn ich Kölsch quatsche, täte, da kannst du aber auch nichts mehr verstehen, ey. Nee, das kann nichts singen. Das ist nichts. Nee. Ja, aber was, so ist es, ne? Es ist, wie es ist. Also, ich sage uns, Deutsch, das war meine erste Fremdsprache in der Schule. Ne? Gut. Ich glaube, das dürfte euch als Beispiel genügen, dass ihr seht, auch wir Deutschen haben unsere Probleme mit dem Umgang, im Umgang mit der eigenen Sprache. Genau wie vielleicht jemand aus Andalusien vielleicht Probleme hat, ein Kind, das plötzlich dieses Hochkastellano sprechen soll und hat von klein auf eben dieses andalusische Castellano gesprochen. Das ist so und das hat auch seinen Reiz und das soll auch so bleiben. Da werden wir gar nicht... Und was noch erschwerend dazu kommt, es ist ja nicht nur wichtig, wie man redet, sondern auch, was man sagt. Ne? Das ist noch ein anderes Problem. Ja? Das heißt, wenn man das jetzt, haben ja nicht nur die Deutschen. Wenn man jetzt schlecht Unsinn spricht, dann ist es ganz schlimm. Ne? Wenn man nur Unsinn redet, aber gut betont und korrekt ausgesprochen, das geht. Aber wenn man schlechten Unsinn und auch schlecht ausspricht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist natürlich ganz schlecht, ganz schlimm. Gut, wenn ihr einverstanden seid, bringen wir doch ein praktisches Beispiel aus der deutschen, sagen wir mal, Dialektsprache. Ich war ja vor ein paar Tagen im Goethe-Institut, habe da in den Regalen mich ein bisschen umgesehen und da stößt man immer wieder auf neue Sachen. Also Leute, wenn ihr euch für deutsche Kultur interessiert, Musik, Filme, Bücher, da könnt ihr einiges entdecken. Das Live-Album hatten wir letzte Woche ausführlich vorgestellt, Pandora-Tour 2008-2009 vom BAP. Und die singen natürlich ihre ganzen Lieder auf Kölsch. Und zwar möchte ich euch jetzt das Lied vorstellen, Unge Kraneböhm. Unge Kraneböhm heißt Unter Kranenbäumen. Unter Kranenbäumen heißt Debajo de los Árboles de las Grúas. Unge Kraneböhm von BAP. Stein und Wege, yes. Lang nie mehr hergefahren, auch nie wirklich echt verpasst. So der Bank und der Bude an und sagt auf Glitzerkorn. Immer mehr in die Rotte, in die Schatte, sick vom Dorn. Hey, Stunde! Bianca Galin, der Fahrstuhl und die Blondine. Es war einmal eine Blondine, die stieg im Fahrstuhl. Und er war es waren 100 von Leuten im Fahrstuhl. Und da fragt jemand, da schreie ich nach Sperma. Und da sagt die Blondine, man darf doch ausstoßen. Bianca Galle, eine gute Freundin aus Berlin. Blanca, falls du uns jetzt gerade hörst, sie heißt manchmal Blanca und manchmal Bianca. Sie nennt sich immer um. Falls du uns jetzt gerade hörst, schönen Gruß, ich werde dir demnächst eine E-Mail schreiben. Dann hörst du Niemandsland vom heutigen 21. Mai. Da bist du verewigt. Vielleicht ein Kommentar zum Witz. Ne, lad sie doch einfach mal hier ein. Dann sie ist schon hier gewesen. Eine Sendung Blondinenwitze, 2 Stunden, das gibt's ja, ne? Das kriegen wir schon durch. Ne? So weit wollen wir es nicht treiben, aber sie war schon hier. Blanca war hier vor ungefähr 9 Jahren mit einer anderen Freundin, mit Angelika aus Berlin. Und wir hatten eine tolle Sendung gemacht über die Uferfabrik, weil Blanca in der Uferfabrik in der Samba-Truppe spielt. Sie ist also Trommlerin in der Samba-Truppe der Uferfabrik. Ja, das hat es auch noch nicht gegeben. Schlüpfrige Witze im Niemandsland. Gut. Ich grüße Blanca aus Berlin, von hier, von unserem Studio aus. Die war ja schon hier. Und grüße auch an die Leute von Tonsteine Scherben, besonders an den Schlagzeuger. Funky. Frag lieber nicht, wohin. Die Leute verschwunden sind, die gestern Abend noch deinen Namen skandierten, als wärst du ein edles Pferd, das mit 2 Längen Vorsprung locker durchs Ziel spaziert. Und dann strauchelt und fällt, die sind alle verbannt ins Alka-Seltzer-Land, oh Deborah. Der liebe Gott liebt dich, und wenn nicht, dann bin ich noch da. Deborah Müller, frag lieber nicht, woher. Die lustigen Stimmen kommen, die du seit neuestem hörst, und die ein Lied singen, dessen Text du nicht richtig verstehst. Irgendwas über Blumen an Wegen, auf denen du gehst, während du einen Tee und ein Brot machst mit Wurst, denn das Singen macht Hunger und Durst, oh Deborah. Der liebe Gott liebt dich, und wenn nicht, dann bin ich noch da. Thank you.

kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich auf neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Ja, du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Ein Schlager aus den goldenen 20er Jahren, aus der Zeit zwischen den Kriegen, als die Welt noch in Ordnung war. Nach dem Motto, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Lizzi Waldmüller, die wilde, verrückte, glamouröse, aber gleichzeitig auch kaputte Zeit zwischen den Kriegen in Berlin der Epoche, der 20er Jahre. Das war das Kabarett. Gut, Nazila, du hast uns eine Musik und ein Thema mitgebracht. Das werden wir jetzt erstmal anspielen und dann wirst du uns etwas erzählen. Aber vielleicht machst du kurz die Einleitung. Ja, weiß ich nicht, was kann ich dazu sagen? Okay, ich kann ja sagen, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich überhaupt auf ihn gekommen bin. Ich habe nämlich in einen Film auf der anderen Seite gesehen, von Joachim. Und ganz am Anfang des Filmes wird ein Lied von ihm gespielt. Und das ist an der Tankstelle. Ich weiß nicht, wie man ja, ihn ich kann mich an die Szene erinnern. Und da wird das erste Mal über den Sänger gesprochen. Ja. Da höre ich das erste Mal von ihm. Und ich fand das Lied damals so schön, dass ich dachte so, okay, Nazila, du musst mal gucken, wer ist dieser Typ. Und ich habe auch eine Freundin, die kommt aus der Türkei. Die hat mir dann ein bisschen was dazu erzählt, hat mir dann was gezeigt. So. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, dann komme ich mal hierher und stelle ihn mal vor. Warum nicht? Eine gute Idee. Dann hören wir uns das erstmal an. Viel Spaß. Kazim Kuyunku Filmi Ernesto. Ein bisschen so ruhig gehört, ne? Vatikan'ın yok oluşuna karşı ve daha birçok şeyin yok oluşuna karşı müzik yapıyoruz. Kasim Koyunku, geboren am 7. November 1972 in Hoppa, Artvin, der letzten größten Stadt im Osten der türkischen Schwarzmeerküste. Seine ersten musikalischen Erfahrungen machte er in der Grundschule, als er die Mandoline spielen lernte. Er pflegte eine gute und intensive Beziehung zu seinem Musiklehrer, mit dem er viel Zeit verbrachte und den er selbst später als Wegweiser bezeichnete. Mit 21 Jahren, 1992, gründet er mit einigen Freunden die erste laisische Rockgruppe, genannt Sugasi Berepe, auf Deutsch Kinder des Meeres. Sie veröffentlichen insgesamt zwei Alben, Va Miskunan und Iksas. Die Lieder werden auf lasischer Sprache gesungen, Lieder auf Lazudi. Die Lasen sind ein südkaukasisches Volk, welches an der südöstlichen Schwarzmeerküste angesiedelt ist. 1999 beginnt er sein Studium in Istanbul. Zwei Jahre später, 2001, beginnt er eine Solokarriere. Er veröffentlicht wieder zwei Alben, Via und Heide. Diesmal werden die Lieder auf verschiedenen Sprachen gesungen. Auf Kurdisch, Hempi, Türkisch, Georgisch. Dabei hat er es verstanden, die traditionellen Melodien mit neuen Rhythmen zu verbinden. Die Türken lieben ihn. Am 25. Juni 2005 verstirbt er an Krebs. Er stirbt mit 33 Jahren und bleibt einer von wenigen Minderheitenbotschafter des Fernostens. Der feste Boden, den du unter den Füßen verspürst, ist im Verhältnis zum Erdumfang nur so dünn wie ein Blatt Papier. Im Verhältnis zu einem Sandwich mit ganz viel Pastrami und Senf, wie du es aus deinen Lieblings-Frühstückslokalen kennst. Große Gedanken kleines Gehirn. Einer kommt weiter und den hatte ich gern. Die du atmest üb da, wo sie deine Haut berührt. Einen Druck von 1000 Millibar aus, den du dennoch nicht spürst. Weil alles von innen dagegen drückt wie ein alter Schuh. Nach einem langen Tag auf den Beinen und die schönsten Beine hast du. Große Gedanken, kleines Gehirn. Einer kommt weiter und der hatte ich gern. Zucker in einem Kaffee ist nur Kohle und Wasser und Glück, dass einer das neu arrangiert hat und dich das Ergebnis entzückt, weil die Zunge dafür ein Gespür hat, wie ein Feuermelder für Rauch, und die Körperzelle es gleichsam, wie ich deinen Anblick brauch. Große Gedanken, kleines Gehirn. Einer kommt weiter und den hatte ich gern. Die aktuellen Katastrophen und vermischten Meldungen vom heutigen Niemandsland vom heutigen 21. Mai 2010. Berlin. Die Angst vor dem Absturz in die Armut ist in Deutschland tief verwurzelt und die gegenwärtige Krise nehmen viele als ernste Bedrohung wahr. Die Deutschen sparen in der europäischen Schuldenkrise so eifrig wie seit 17 Jahren nicht mehr. Konsum steht in Deutschland derzeit klar an zweiter Stelle. Zuerst kommt die Absicherung vor der Armut. Diesen Trend belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes eindrücklich. Im Schnitt legten danach die Verbraucher 15,2% ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante. Allein seit vergangenem Jahr stieg die Quote damit um 0,2%. Höher war die Sparquote zuletzt im ersten Quartal 1993, sagt eine Statistikerin. Die gesteigerte Sparlust ging dabei auf Kosten des Konsums. Wie gesagt, die Verbraucher gaben 0,8% weniger aus als im Vorjahr. Das drosselte das Wachstum. Die Verbraucher sparen in der Regel im ersten Quartal besonders viel. Doch auch bereinigt um saisonale Effekte brachten die Deutschen mehr Geld zur Bank. Mit 11,6% war die saisonbereinigte Sparquote ebenfalls so hoch wie seit 1993 nicht mehr und 0,3% höher als vor einem Jahr. Wie dürfen wir das einschätzen? Die Deutschen sparen wie verrückt. Wer möchte etwas sagen? Ja, ich gehöre auch dazu. Du sparst. Deine Rente legst du auf die hohe Kante. Allerdings, sparen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Ich gebe einfach nichts aus. Weder früher noch heute. Mir macht es einfach keinen Spaß, irgendeinen Scheißdreck zu kaufen, den ich sowieso nicht brauche. Also wahrscheinlich bin ich auch mit Schuld an dieser Situation. Die Frage ist nur, wenn die ganzen Leute jetzt, die was übrig haben, es gibt ja auch sehr viele, die überhaupt nichts haben, wo sie sparen könnten, was passiert denn, wenn diese Leute ihr Geld zur Bank tragen? Was macht denn die Bank damit, die legt es ja auch nicht in die Schublade und zieht es dann wieder raus, wenn du dein Geld zurückhaben willst. Die Bank lässt das Geld arbeiten, genau. So sagen die immer. Ja, ja. Und natürlich, die Probleme fangen dann an, die große Angst, wenn die Leute dann anfangen, ihr Geld zurückhaben zu wollen, ihr Geld wieder abheben wollen von der Bank, und plötzlich hat die Bank kein Geld mehr, das sie denen zahlen könnte. Also das ist die große Angst, die sie alle haben, sowohl die Sparer wie auch die Regierung. Und das ist das der eigentliche Grund hinter dem, was alles jetzt abläuft, so in den letzten 2 Jahren hier. El famoso Carol, wie sagt man, hat man gesagt in Argentinien, El Corralito, ja? Und das darf auf keinen Fall passieren. Naja, warten wir es ab. Thema Hedgefonds. 80% der Hedgefonds sind in London angesiedelt. Von den neuen EU-Regeln fürchten die Briten wirtschaftlichen Schaden, so sagen sie. Sie mussten die Entscheidung bisher zähneknirschend hinnehmen. Er glaube, dass Großbritannien die Entscheidung über die Regulierung von Hedgefonds einsehe, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gestern beim Treffen der Finanzminister in Brüssel. Das ist ein Irrtum. Der britische Schatzkanzler George Osborne hat die Entscheidung nur zähneknirschend hingenommen, weil er sie nicht verhindern konnte. Seinem Vorgänger, einem gewissen Herrn Alistair Darling, schöner Name, war es beim letzten ECOFIN-Treffen im März gelungen, den spanischen Premierminister José Luis Zapatero zu überreden, die Abstimmung, einen Sozialisten überreden, die Abstimmung bis nach den britischen Wahlen zu vertagen. Haha. Osbornes Vorstoß bei seiner spanischen Amtskollegin Elena Salgado wurde am Freitag jedoch zurückgewiesen. So musste Osborne bei seinem ersten Besuch in Brüssel nach seinem Amtsantritt eine Niederlage einstecken. Was sehr wichtig ist, das war auch peinlich, weil es die Europaabgeordneten der liberalen Demokraten waren, die neue Regeln für Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften gefordert hatten, die Liberalen. Man muss wissen, 80% der raffgierigen, völlig überflüssigen Hedgefonds sind in Großbritannien angesiedelt, obwohl viele davon ihren Sitz in den USA oder in sogenannten, die nennen das in der Taz, das wundert mich auch, die Taz schreibt sehr verharmlosend, Offshore-Finanzzentren. Das sind nichts anderes als Steuerparadiese. Mich wundert, dass die Taz solche Wörter benutzt. Offshore-Finanzzentren, weiß kein Schwein, was das ist. Steuerparadiese, wo illegal Steuer hinterzogen wird. So muss man es sagen. Die Hedgefondsindustrie ist weltweit 2 Billionen Dollar schwer. Sie bringt Großbritannien 5,3 Milliarden Pfund an Steuern im Jahr ein, saugt es aber aus anderen Ländern ab. Das ist das Problem. 10.000 Menschen sind in Großbritannien direkt an diesen Sektor angekoppelt und weitere 30.000 indirekt, als Anwälte oder Buchhalter zum Beispiel. Klar, die Milliarden zählen, Geldscheine zählen. Ja, dass 80% dieser Hedgefonds in London angesiedelt werden, das war ja der Grund, warum es vor ein paar Wochen zaghafte Versuche gegeben hat, die unter Kontrolle zu kriegen. Braun, der damalige Ministerpräsident in England, sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Die meisten sitzen in London und eben die anderen in den Steuerparadiesen. Und also das Vorgehen von Braun, jede Regulierung da abzulehnen, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sich die Situation verschärft hat. Und so ähnlich wie Angela Merkel, die sich damals wochenlang gegen den Griechenland-Hilfsfonds gewandt hat, weil sie erst noch die Wahlen in Nordrhein-Westfalen abwarten wollte, so auf diese Art und Weise auch dazu beigetragen hat, es zugelassen hat, dass sich die Sache weiter verschärft. Und jetzt ist alles durch, beschlossen, die Griechenlandhilfe und auch dieser 750 Milliarden Euro Fonds, für den die Länder jetzt in Europa beschlossen haben, um, wenn zukünftig ein Land in Probleme kommt, diesem Land helfen zu können. Nur, warum hat man das beschlossen? In der Hoffnung, dann werden sich die Märkte, wie man sagt, wieder beruhigen und der Spekulation wird Einhalt geboten. Aber es ist nicht passiert. Am ersten Tag ja, Und jetzt geht alles weiter wie seither. Die Börsenschwankungen rauf, runter, in letzter Zeit wieder, in den letzten Tagen wieder eher nach unten. Der Euro im Vergleich zum Dollar sinkt weiter ab. Also die Märkte, was haben Sie daraus geschlossen aus diesen EU-Maßnahmen? Wenn die EU-Länder so reagieren, 750 Milliarden Euro als Fonds bereitstellen, die haben daraus geschlossen, ja, da müssen die ja ganz schön verzweifelt sein. Die pfeifen ja aus dem letzten Loch. Also werden wir weiter nach unten spekulieren. Und das ist jetzt, was die Merkel da vor zwei Jahren in der Nacht- und Nebelaktion im Alleingang gemacht hat. Vor zwei Jahren? Entschuldigung, vor zwei Jahren? Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Ja, ja. Ich hatte vor zwei Jahren verstanden. Vielleicht habe ich das auch gesagt, ohne es zu wollen. Jedenfalls hat sie jetzt gesehen, was andere auch gesehen haben, aber nicht reagiert haben, dass eben das Fehlen von Normen und das Fehlen von Kontrolle dazu führt, dass die Gewinnsucht der sogenannten Investoren sich destruktiv auswirkt und dass mit ihren Worten eine existenzielle Gefahr für die Finanzstabilität in Europa und auf der ganzen Welt existiert. Und sagt dann, die Märkte selbst werden von sich alleine diese Irrtümer nicht korrigieren. Also ist ja unglaublich. Sie hört auf, an die Selbstregulierung des Marktes zu glauben. Das, und jetzt hat sie also, was man im Spanischen nennt, Ventas a corto verboten. Also diese Spekulation nach unten. Also ich weiß nicht, sollen wir das jetzt weiter ausführen oder nicht, aber es ist jedenfalls doch eine überraschende Maßnahme. Und jetzt ist wichtig, sich die anderen Länder dazu verhalten. Frankreich, Sarkozy, der damals groß das Maul aufgerissen hat vor zwei Jahren, wo das losging mit Lehman Brothers. Wir müssen umdenken, Kapitalismus müssen wir neu definieren und so weiter. Der wendet sich jetzt gegen diese Maßnahme von Angela Merkel. Berlin, ein neues Thema. Es geht um die Drogenhauptstadt Berlin. Berlin bleibt für Cannabiskonsumenten super attraktiv. Gesundheitssenatorin Katrin Lomscher von Die Linke wird in Kürze eine Verwaltungsvorschrift unterzeichnen, wonach in der Hauptstadt das Mitführen von bis zu 15 Gramm Haschisch oder Marihuana in der Regel straffrei bleiben kann. Damit geht Berlin einen Sonderweg. In den meisten Bundesländern werden bis zu 6 Gramm für geringe Menge als geringe Menge für den Eigenkonsum eingestuft. Das Betäubungsmittelgesetz ist zwar Bundesrecht, den Ländern ist es jedoch überlassen, per Verwaltungsvorschrift die geringe Menge zu definieren, die straffrei mitgeführt werden darf. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1994 klargestellt, dass Cannabisprodukte lediglich in kleinen Mengen zum gelegentlichen Eigenverbrauch erworben und besessen werden dürfen. In Berlin, wo die jetzige Verwaltungsvorschrift ausläuft, haben sich vor allem Mitglieder der Partei Die Linke für eine weiterhin großzügige Drogenpolitik stark gemacht. Dann ein Knüller, ein historischer Knüller. Es geht um das Thema Wiedervereinigung. Brisante Dokumente zur Zeitgeschichte. Moskau brachte nach Spiegelinformationen während der Verhandlungen zur deutschen Einheit, Achtung, Gespräche über den sowjetischen Teil Ostpreußens ins Spiel. Doch die deutsche Seite wehrte ab. Für die Sowjetunion stand bei der Frage der deutschen Wiedervereinigung nach Spiegelinformationen auch die frühere preußische Provinz Ostpreußen zur Debatte. Der sowjetische Generalmajor Geli Batenin signalisierte im Sommer 1990 gegenüber einem Bonner Diplomaten Interesse an Verhandlungen über den sowjetischen Teil Ostpreußens. Das geht aus einem geheimen Fernschreiben der Botschaft in Moskau vom 2. Juli 1990 hervor. Zu diesem Zeitpunkt liefen die 2+4 Verhandlungen zwischen Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs über die deutsche Einheit auf Hochtouren. Batenin traf sich mit Joachim von Arnim, dem Leiter des politischen Referats der Botschaft. Dem Fernschreiben zufolge erklärte Batenin, es gehe Es gebe eine Frage des nördlichen Ostpreußens und fügte hinzu, dieses Problem werde sich für die Sowjetunion und Deutschland über kurz oder lang stellen. Das ist interessant. Brattenien zählte damals zum Reformflügel unter den sowjetischen Militärs. Arnim hielt ihn für einen Geheimdienstler. Der deutsche Diplomat gab sich gegenüber den Avancen aus Moskau verschlossen. Arnim antwortete mit dem Hinweis, die Bonner Haltung sei bekannt. Bei der Vereinigung gehe es um die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und das ganze Berlin. Wenn die Sowjetunion Probleme mit der Entwicklung des nördlichen Ostpreußens habe, so sei das ihre Sache. Ostpreußen mit der Hauptstadt Königsberg, Kaliningrad, war eine preußische Provinz und zwischen 1920 und 1945 durch den polnischen Korridor vom damaligen Deutschen Reich geografisch abgetrennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ostpreußen nach dem sogenannten Potsdamer Abkommen zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt, allerdings vorbehaltlich einer endgültigen Friedensregelung. Diese folgte 1990 mit dem 2+4-Vertrag. Das heißt, fast hätte es Ostpreußen gegeben, aber der deutsche Diplomat wollte Ostpreußen nicht zurückhaben. Ein Kommentar dazu vielleicht? Nasila, hättest du gerne Ostpreußen zurück? Ruth? Also ich will dazu sagen, im Grunde genommen hätte ja auch alles auf dem Spiel stehen können. Wie wäre es geworden, wenn wir gar nicht Ostpreußen zurückgekriegt hätten und hätten im Grunde genommen auch keine Wiedervereinigung gehabt? Wir Deutschen können froh sein, dass das geteilte Deutschland in dem Bereich nicht mehr gibt und die Verhandlungen mit Ostpreußen, Aufteilung mit Polen, wie weit will man noch zurückgehen, um die Geschichte zurückzudrehen und alles wieder neu aufzuteilen, dann sähe unsere Welt wieder ganz anders aus. Ich bin eigentlich dafür, nach und nach Grenzen aufzulösen und nicht Gebiete zuzuschanzen wie Butterbrote. Da leben Menschen, die haben sich an eine Kultur gewöhnt. Sie können entscheiden, in welchen Bereichen sie leben wollen und nicht Butterbrote in der Politik verteilen. Genau. Gut, noch jemand? Ostpreußen? Ich muss meinen Pass weg mit den Grenzen. Aber eigentlich andere Probleme, also ob ich jetzt Ostpreußen zurückkriege oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, diese Grenzen. Ich finde die andere Grenze interessanter, die Grenze zwischen unten und oben, die Grenzen zwischen Arm und Reich, die müssen wir eliminieren, die anderen sind mir relativ egal. Ich finde das richtig. Ein gewaltiges Problem, das im Moment Ostpreußen hin, Ostpreußen her, ein gewaltiges Problem, das im Moment nicht nur die Europäer beschäftigt, das wahrscheinlich Ausmaße, zumindest erstmal in der Karibik hat, im Weltmaßstab, ist die Ölpest im Golf von Mexiko. Unseres Wissens ist bisher noch kein Manager der Ölindustrie verhaftet worden. Die laufen also alle noch frei rum, haben aber schon Schäden angerichtet, die nächsten Generationen nicht beseitigen können. Im Golf von Mexiko bei sogenannten Offshore-Bohrungen ist vor wenigen Wochen eine Bohrinsel explodiert, die der deutschen Shell gehört und der britischen BP. Entschuldigung. Und wir werden jetzt mal reinhören die der ostpreußischen Bohrgesellschaft gehört im Golf. Das Öl fließt weiter. Diese Aufnahmen einer Unterwasserkamera zeigen das defekte Bohrloch am Grund des Golfs von Mexiko. Das Video hatte der Ölmulti BP erst auf das beharrliche Drängen eines US-Politikers hin veröffentlicht. In den Feuchtgebieten an der Küste von Louisiana breitet sich das Öl derweil weiter aus. Zahlreiche Tiere und Pflanzenarten sind bedroht. Maura Wood von der National Wildlife Federation ist besorgt. Wir sind jetzt mehrere Meilen Küste abgefahren. Es ist unglaublich, wie weit es sich ausgebreitet hat. 4 Wochen nach dem Bohrinselunglück ist ein heftiger Streit über die Ölmenge entbrannt, die seither ins Meer strömt. Das in 1600 Meter Tiefe am Bohrloch angebrachte Pumpsystem nimmt laut BP rund 5000 Barrel pro Tag auf. Diese Zahl wird von Wissenschaftlern aber angezweifelt. Got the list. Ja, die Kissinger-Doktrin ist aufgehoben. Die Amerikaner haben angefangen, vor ihren eigenen Küsten nach Öl zu bohren. Das ist eine Neuheit. Dass ausgerechnet Barack Obama, der ja doch als Freund von Al Gore gilt und als umweltfreundlich, die Erlaubnis zu neuen Offshore-Bohrungen vor der US-Küste genehmigt hat, lässt einen doch staunen, oder? Es gibt einen Gott zu strafen und zu rächen. Ja gut, aber er straft ja nicht die Ölmanager, die laufen ja frei rum. Er straft die Leute, die Fischer, die Leute, die am Golf von Mexiko leben, die Fischer, die ihren Lebensunterhalt mit dem Fischfang verdienen, die werden gestraft. Die Manager mussten ja vor dem Kongress sprechen und die haben sich alle freigesprochen, die haben sich alle gegenseitig Hilfestellung gegeben, dass niemand angeblich Schuld hätte, niemand wäre daran schuld, das wäre ein, wie sie sagten, rein technisches Problem. Da gibt es doch auch so eine Kontrollinstitution, die die Erdölförderung kontrollieren soll, dass es auch technisch alles sauber vor sich geht. Die ist also ungefähr so toll wie die Börsenkontrolle. Genau, oder? Wie die Ratingagentur. Gut. Zum Abschluss des heutigen Katastrophenblocks möchte ich das Wichtigste vom Tage einmal anhören und dann, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Meldung, die uns aufhorchen lässt und dann geht's weiter mit ein bisschen Kultur. Und wann verabschieden Sie sich von Ihnen? Oh, da haben wir immer der Spiegel, der knallt uns immer dieses Bauspar Freak-Video da rein, aber jetzt geht's schon los. Die Gespräche über eine Koalition von SPD, Grünen und Linken in Nordrhein-Westfalen sind gescheitert. Ein Grund seien relativierende Äußerungen der Linkspartei zur DDR-Vergangenheit, sagte die SPD-Landeschefin Hannelore Kraft. Die SPD will nun der CDU Sondierungsgespräche anbieten. Die FDP hatte vergangene Woche eine Koalition mit Rot-Grün abgelehnt. Aus dem Städtischen Museum für Moderne Kunst in Paris hat ein Dieb Gemälde im Wert von mindestens 100 Millionen Euro gestohlen. Die Bilder stammen unter anderem von Pablo Picasso und Henri Matisse. Der Dieb war in der Nacht vermutlich durch ein Fenster eingebrochen. Die Alarmanlage ging offenbar nicht los. Erst am Morgen wurde das Fehlen der Bilder bemerkt. In Griechenland haben mehr als 20.000 Menschen gegen den Sparkurs der Regierung demonstriert. Busse, Fähren und Züge fuhren nicht, Schulen waren geschlossen und Krankenhäuser arbeiteten mit einer Notbesetzung. Der griechische Ministerpräsident Papandreou zeigte Verständnis für die Proteste. Der Sparkurs sei aber notwendig, um die Wirtschaft zu stabilisieren, so Papandreou. In Polen bereiten sich weitere Landesteile auf das Hochwasser vor. Im Süden hat sich die Lage mittlerweile entspannt. Die Fluten auf Weichsel und Oder bedrohen unter anderem die Hauptstadt Warschau. 7 Menschen kamen bei den Überschwemmungen bisher ums Leben. Am Pfingstwochenende soll die erste Hochwasserwelle Brandenburg erreichen. Hochwasser in Polen, Hochwasserwelle auch in Brandenburg und in Norddeutschland erwartet. Im Golf kommt immer mehr Öldreck an die Küste geschwemmt. Wahrscheinlich wird auch Kuba davon betroffen sein, habe ich vorhin heute Mittag im Internet gelesen. Es sieht also nicht gut aus für unseren Planeten. Es sieht wirklich katastrophal aus. Eines der Probleme, die wir hier auch immer wieder im Niemandsland ansprechen, ist das Problem der Straffreiheit für Umwelt- und Finanzkriminelle. Solange diese Leute nicht bestraft werden für ihre Verbrechen, wird das wohl immer so weitergehen. Immer wenn ich Pillen nahm und hinterher beim Fahrradfahren im Steintor in die Rillen kam, gezogen für die Straßenbahn. Und in der Luft die Arme wie zur Massenhysteriebekämpfung schwenkte und aus Pflaster fiel, dachte ich wär am Ziel. Immer da, wo du bist, bin ich nie. Immer da, wo du bist, bin ich nie. Ich rauch ein Sog und mich die gute Laune trug und ich im ersten Stock vom Küchenfenster in die Bäume flog. nach grünen Zweigen greifen, geistig in die Ferne schweifen, zwischen Müllcontainer fiel, dachte ich, ich wär am Ziel. Immer da, wo du bist, bin ich nie. Immer da, wo du bist, bin ich nie. Sang und dazu auf und nieder schwang an Bändern, die elastisch waren, Ländern, die fantastisch waren. Zum Lobe einer besseren Welt und ohne Geld und ohne großen Ehrgeiz, dass der Groschen fiel, dachte ich, ich wär am Ziel. Immer da, wo du bist, bin ich. Ein Thema, das uns aus nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch aus allgemeinen Gründen der Menschenrechte natürlich bewegt und besorgt, Nasila, ist das Thema Iran. Wir wissen, im Iran herrscht ein, sagen wir mal, ein religiöses oder ein pseudo-religiöses, könnte man sagen, Terrorregime. Ahmadinejad. Ja. Westerwelle ist bei dem noch nicht aufgetaucht. Zum Nacktputzen bei Ahmadinejad hätten wir gerne. Das Klo ja putzen. Das Klo putzen bei Ahmadinejad. Wie sieht's aus? Also, es gab Hinrichtungen, richtig? Genau, am 9. Mai gab es Hinrichtungen. Fünf Aktivistinnen und Aktivisten wurden ermordet, also hingerichtet. Und darunter befand sich ein Gewerkschafter und eine Frauenrechtsaktivistin. Und ja, ich kann ja mal kurz, ich habe hier so zwei schöne Texte, ganz kurz und knapp, kann ich mal kurz was vorlesen? Natürlich. So, das Regime wirft den fünf Aktivisten Verbrechen gegen den Staat und gegen den Islam vor. Trauerfeiern hat es verboten. Der kurdische Menschenrechtler Masoud Korpur prophezeite gegenüber der Deutschen Welle die Hinrichtungen von mindestens 18 weiteren Oppositionsanhängern. Er betont, sie alle wurden bereits zum Tode verurteilt, jetzt sitzen sie im Evin-Gefängnis oder in den Kerkern der Städte, nennt dann zählt er so ein paar Städte auf und warten. Was unter anderem noch interessant ist, okay, war jetzt doch nur ein Text, ist, dass die Hinrichtungen alle kurz vor dem Jahrestag der umstrittenen Präsidentschaftswahl stattfand. Und ja, das soll einfach die Opposition ein bisschen einschüchtern, weil die Opposition gerade wieder Demonstrationen organisieren wollen für den 12. Juni. Und mit diesen Hinrichtungswellen kann man natürlich dann auch schön Angst scheren unter den Oppositionsanhängern. Warum 12. Juni? Weil da ein Jahr rum ist, dass genau, die Wahlen stattgefunden. Genau. Ich habe hier eine Rede von Frau Mina Ahadi, die sprach im Januar vor dem Brandenburger Tor zum Thema Stopp die Hinrichtungen im Iran. Sollen wir da mal ganz kurz reinhören? Ja, ich denke mir, das ist vielleicht eine. Ich bin Mina Ahadi, Vorsitzende Zentralrat der Ex-Muslime in Deutschland und auch ich arbeite mit Internationalem Komitee gegen Todesstrafe. Schon seit 20 Jahren organisiere ich verschiedene Demonstrationen gegen Todesstrafe, gegen islamische Regime im Iran. Und heute bin ich hier, weil derzeit steht sehr viel. Also Hinrichtungen im Iran, seit ungefähr 2 Wochen haben wir schon gesehen, 15 Menschen wurden im Iran, also umgebracht von staatlichen Mord, man kann schon reden. Vor zwei Tagen habe ich mit Mutter von Farzad Kamangar gesprochen und sie sagte, Mina, Du musst schon uns helfen und Farsad hat mich angerufen vor 2 Tagen um 10 Uhr, also mit Mutter gesprochen. Und Farsad sagte, Mutter, erklärst du jetzt, was ist los im Ausland? Weil wir haben nur Hoffnung, wenn im Ausland etwas gemacht wird. Und wir haben auch keine Hoffnung, die Regierungen etwas tun, sondern Menschen, normale Menschen auf die Straße. Und die Mutter hat mit mir gesprochen und sagt, ja, das gesagt, ja. Ist also die Mina Ahadi. Ich denke, sie hat recht, klar. Also Druck von außen. Druck von außen, natürlich, weil der Druck im Iran, der ist ja da, der ist vorhanden und dagegen wird hart angekämpft. Jetzt muss man natürlich von außen rangehen. Es gab ja jetzt auch bezogen auf den 9. Mai auch Demonstrationen in Hamburg und Berlin. Hamburg? Ja, Berlin auf jeden Fall. Hamburg bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und vor der iranischen Botschaft. Nur ist halt leider so, dass die deutsche Polizei das natürlich schön absperrt, so dass die iranische Botschaft zum Teil gar nichts mitbekommt von den Demonstrationen. Und auch, ja, ich habe halt auch gelesen, dass die Polizisten sehr aggressiv vorgegangen sein sollen. Gut, das machen die immer, sobald irgendwo eine ausländische Botschaft bedrängt wird, dann hauen die drauf. Das kennt man aus allen Hauptstädten der Welt, das kennt man aus allen Ländern. Gut, wir hier vom Niemandsland fordern natürlich, stoppt die Hinrichtungen, stoppt diesen ganzen Wahnsinn im Iran und wir fordern Gedankenfreiheit, Bewegungsfreiheit und freie politische Meinungsäußerung, nicht nur im Iran. USA und China zu vergessen, also was Hinrichten anbelangt. Todesstrafe steht ja Iran, glaube ich, nur an dritter Stelle. Ja? An erster Linie China und dann USA. Gut. Wir können sie jetzt nicht alle aufzählen. Das sind ungefähr 40 Länder, die Menschen quälen, foltern, hinrichten. Wir hatten letztens mal kurz erwähnt hier den Amnesty International Bericht und auch Reporter ohne Grenzen, den Jahresbericht 2009. Gut, noch mehr Informationen über den Iran? Nee, bezogen auf den Iran nicht. Also man findet ja auch mittlerweile nicht mehr viele Informationen. Die großen Zeitungen berichten nicht mehr viel darüber. Das ist halt kein aktuelles Thema. Aber man findet auf jeden Fall weiterhin, wenn man bei Google was eingibt, so Hinrichtung Iran, irgendwie sowas, da findet man auf jeden Fall was. Also wer Interesse hat und glaubt, irgendwie mehr wissen zu müssen, dann bitte auf die Suche und aufs Aktivsein. Wunder mich nicht, wenn ich schlecht aussehe heute Morgen. Das kommt davon, wenn man sich arglos zur Ruhe legt und ein schlechtes Gewissen auf einmal ganz dicht hinter einem steht. Und es hat einem den rechten Arm auf den Rücken gedreht und fragt mit gespielter Neugier, wie das denn so wär. In mondlosen Nächten träum ich noch immer von dir. Wundert mich nicht, wenn ich schlecht aussehe heute Morgen. Das kommt davon, wenn man arglos die Augen schließt und ein Strom unverständlicher Worte sich über einen ergießt, weil jemand laut im Original aus dem Buch der Könige liest. Nur um bescheiden dazu zu bemerken, das sei doch nicht schwer. In mondlosen Nächten träum ich noch immer von dir. Thank you. ja, wird es schlimmer. Das Zimmer dreht sich um mich und der Fernseher flimmert. Das ist das einzige Licht und schlauer ist man immer hinterher. In mondlosen Nächten träum ich noch immer von dir. Wundert mich nicht, wenn ich schlecht aussehe heute Morgen. Das kommt davon, wenn man die Horizontale pflegt und ein plötzlicher Wind die Bilder glücklicher Tage durchs Zimmer weht und Blätter, auf denen in Schönschrift hau ab, du Vollidiot steht, aber auch solche, auf denen es heißt, ich liebe dich sehr. In mondlosen Nächten träum ich noch immer von dir. A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy Niemandsland. Lo único fijo, 91.4 de la FM. Y si quieres escucharnos por internet, www.contrabanda.org. Ich finde das auch sehr erstaunlich, denn das ist ja eigentlich eine Erklärung, die eine eigentliche Relevanz hat. Sie haben, ich stelle das hier nochmal fest, Sie haben ignoriert, was wir hier zwei Tage lang vorgetragen haben, nämlich die Darstellung von Verantwortung und Verantwortlichkeit bezogen auf Ihr Ritual hier. Und Sie ignorieren es jetzt wieder. Das heißt, Sie versuchen eine einfache Erklärung dazu, drei Sätze, die im Grunde wirklich das Ungeheuer, dem Sie hier vorsitzen, füttert, die unterbinden Sie einfach. Das ist wirklich sehr interessant. Wir glauben inzwischen, dass Sie diesen Prozess hier gar nicht abkürzen können. Hören Sie doch mal auf zu grinsen. Egal, was immer sich hier ereignet, gar nicht abkürzen können, weil er tatsächlich vollkommen bestimmt ist von der Dramaturgie. Vielleicht hat jemand die Stimme erkannt. Es ist die Stimme von Andreas Bader, dem Anführer, dem sogenannten Anführer der Bader-Meinhof-Gruppe. Andreas Bader vor 1975, vor 35 Jahren, am 21. Mai, vor 35 Jahren, gab es die Stammheimer Prozesse. Werner, welche Informationen haben wir zu diesem Thema? Hombre, den Zettel, den ich hier habe, den kann ich zwar vorlesen, ist zwar nicht die Bildzeitung, aber sowas Ähnliches. Der Text kommt aus dem Brockhaus unter der Sektion Abenteuer und Geschichte, aber ich lese es trotzdem mal vor, ja, unter Vorbehalt. Überschrift: Terrorismus vor Gericht. Offensive 77. Versuch der RAF. Also nicht Bader-Meinhof-Bande, sondern Rote Armee-Fraktion, versucht der RAF vom Staat die Entlassung von Enslin, Bader, Meinhof und anderen Gefangenen zu erpressen. Ermordung von Siegfried Buback, Jürgen Ponto und Hans-Martin Schleyer. Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. Das war die kurze Zusammenfassung und dann heißt es, einer der spektakulärsten Strafprozesse der Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland. Der Stammheim-Prozess gegen die führenden Mitglieder der Roten Armee-Fraktion, neben den schon genannten Meinhof, Bader, Enslin, auch Jan-Karl Raspe, angeklagt des Mordes und des versuchten Mordes. Der Prozess vor 35 Jahren beginnt in einer gespenstischen Kulisse. Der eigens erbaute, gepanzerte Gerichtssaal glich einer Festung, ohne Fenster, nur mit Neonlicht und Wänden aus rohem Beton. In und auf dem Gebäude befanden sich 400 Polizisten. Der Luftraum darüber war gesperrt. Berittene Polizei patrouillierte in den Straßen. Die Verhandlungen hielten, was die Kulisse versprach. Und hier sagt Bockhaus, die Angeklagten beleidigten und provozierten, mussten zuweilen von Beamten in den Saal geschleppt werden. Die Richter missachteten rechtsstaatliche Prinzipien, sagt auch Bockhaus. Ein Jahr nach Prozessbeginn wurde Ulrike Meinhof tot in ihrer Zelle aufgefunden. Die drei Angeklagten Enslin, Bader und Raspe erhielten im April 1977 eine lebenslange Haftstrafe. Alle drei nahmen sich nach dem Scheitern der Offensive 1977 im Gefängnis Stammheim das Leben, sagt Brockhaus. Sie nahmen sich das Leben. Das ist die offizielle Version, ja. Die wird immer noch beibehalten. Sie haben sich also isoliert in ihren Isolierzellen. Waren sie großzügig mit Pistolen ausgestattet und haben sich, ohne sie gegen miteinander Kontakt zu haben, sich alle ins Genick geschossen. Haha, wer es glaubt, wird selig. Die Medien, sogar die Geschichtsbücher halten an diesem Märchen fest. Frau Meinhof, Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schuhe geschoben worden. Die Wahrheit ist aber, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Film Der Bader-Meinhof-Komplex gesehen habt. Das ist natürlich ein Film, der versucht, dieses Thema auf irgendeine Art zu bearbeiten. Andreas Bader wird da als Macho-Psychopath hingestellt. Die erste Hälfte des Films ist sehr gut gemacht. Man sieht wirklich, wie alles begann. Der Mord an Benno Ohnesorg löste praktisch eine bis dahin in Nachkriegsdeutschland nie dagewesene Gewaltwelle aus. Man wird aber draufgehen. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden. Kaltblütig abgeknallt. Jetzt ist Krieg. Ich denke mal, dass der Spuk bald vorbei ist. Ich denke, das Kopier. Gut, vor 35 Jahren, Nasila. Vielleicht ein Kommentar zu diesem Thema? Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen würde ich gerne wissen, du meintest gerade, die erste Hälfte war interessant, was war mit der zweiten? Der Film ist super, super gut gemacht, der ist zum Ansehen, das ist Geschichtsunterricht. Die halten an der offiziellen Version fest und verteilen natürlich ihre Sympathien. Ne? Die verteilen natürlich die Sympathien, sind hier natürlich bei Horst Herold, gespielt von Bruno Ganz. Bruno Ganz war ja als Hitler und diesmal als Horst Herold. Mhm. Tolle Schauspieler, Martina Gedeck als fantastische Ulrike Meinhof. Dann Moritz Bleibtreu in der Rolle des Andreas Bader. Spielt so einen Pistolenmacho mit irgendwelchen Starallüren. Alexandra Maria Lara auch, ganz toll. Johanna Wokalek, die ist, glaube ich, die Gudrun Enslin, ja, im Film. Der Film lohnt sich zu sehen. Man muss sich natürlich seinen eigenen Reim drauf machen. Ist wie wenn man die Zeitung liest. Es lohnt sich, den Spiegel zu lesen, aber auf viele Artikel sollte man sich seinen eigenen Reim machen. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Er ist beeindruckend, ist Action, es geht ab. Man kann sich vorstellen, was da passiert ist. Er ist zum Teil auch mit Dokumentar, mit nachgestellten Dokumenten durchzogen und verschnitten. Toller Film. Bitte, Werner. Deine Meinung. Ich habe ihn auch gesehen und mir hat er auch gefallen, vielleicht aber auch deshalb einfach nur, weil ich dadurch wieder erinnert wurde an viele Sachen und Einzelheiten, die ich schon wieder vergessen hatte. Also ich, das kann ich ja offen sagen, ich war nicht in der RAF, aber ich habe damals in dieser Zeit, in den 70er Jahren in Berlin gewohnt und wir haben das natürlich alles hautnah verfolgt, diese Geschichte. Nicht unbedingt, weil wir uns mit der RAF identifiziert hätten, aber wir haben sie doch begriffen als ein Teil der linken Bewegung, ja, die den Kampf eben auf ihre Weise geführt haben, wie andere Leute auf eine andere Art und Weise. Aber doch irgendwie hatten wir das Gefühl, den gleichen Feind zu haben. Und also das ist halt die Sache, woran ich mich noch erinnere, dass die Art und Weise, wie der Staat, indem er vorging gegen die RAF, das gleichzeitig benutzt hat, um eine Hetze loszutreten, was irgendwie ein bisschen links war, anarchistisch war, alternativ, ja, da gab es Wohnungsdurchsuchungen, Demonstrationen wurden zusammengeschlagen, die Telefone wurden und die Post wurden überwacht, Hausdurchsuchungen, also in meinem eigenen Fall bei uns in der Wohnung, da wo ich gearbeitet habe, bei einem Buchvertrieb, das war quasi an der Tagesordnung, ja. Also insofern war das schon ein wichtiger Punkt damals, diese Geschichte. Ja, es waren harte Zeiten, Ruth, nicht wahr? Was mich am meisten an diesen ganzen Zuspitzungen erschüttert hat, ist eigentlich, wie von Seiten des Staates Rechtsbeugung vorgenommen wurde. Für mich ist es so, dass Recht gilt für alle. Das heißt, man darf da nicht Unterschiede machen. Wenn einem das politisch nicht lieb ist, darf der Staat nicht hingehen und jetzt anders urteilen oder anders vorgehen. In dem Falle war das aber so. Es wurde einfach, das waren keine, wenn man sagt, die haben Unrecht begangen in irgendeiner Weise und man hat das nachgewiesen, es wurde nicht genauso sich verhalten wie vorher. Es wurden wirklich Gefängnisse gebaut, die anders waren, diese Isolation, alles hat sich plötzlich gebeugt für eine andere politische Sichtweise. Das darf es nicht geben. Und so darf der Staat auch nicht umgehen. Man muss, wenn das Recht gesprochen wird, das Recht auch für alle anwenden und nicht plötzlich was Neues erfinden, weil einem das politisch nicht lieb ist. Leider reagiert der Staat immer mit Sondergesetzen, Sondermaßnahmen, Sonderpolizei, Sonderparagraphen, Sondergefängnissen und bei der Bader-Meinhof-Gruppe war alles Sonder, Sonder, Sonder. Ähnlich wie Bush. Bush hat auf den sogenannten islamistischen Terror, hat er mit Sondergefängnissen, Geheimgefängnissen, Sonderkrieg gegen den Terror, er hat sogar das Völkerrecht ausgesetzt. Die machen das. Die machen das und die dürfen das so lange, bis sie niemand vor das Gericht zerrt, vor den Internationalen Gerichtshof und als Verbrecher, als Kriegsverbrecher praktisch bestraft. Darum geht's eigentlich. Und solange das nicht passiert, wird das immer so weitergehen, leider. Ja, das sind kernige Gitarrenkrachtöne aus Berlin, aus den Katakomben des frühen Punk der 80er Jahre, die Skeptiker aus Berlin. Vielleicht zum Schluss unseres heutigen Niemandslandes würde ich gerne ein Buch vorstellen, das ich seit einigen Wochen lese. Ich lese darin herum. Ute Scheub, Heldendämmerung, die Krise der Männer und warum sie auch für Frauen gefährlich ist. Das Buch gefällt mir sehr gut. Die These, die das Buch aufstellt, ist, wir Männer und die Welt ist deshalb so beschissen, unter anderem, weil die Männer immer noch ihre Macht haben und die Frauen unterdrücken. Das klingt sehr simpel, Ute Scheub belegt das aber mit zigtausenden von sehr guten Beispielen. In der Politik spielt Männlichkeit respektive die Krise derselben eine ebenso große Rolle wie die Abhängigkeit vom Erdöl und das Schwanken der Aktienkurse. In ihrer Identität verunsicherte Männer neigen zu Aggressivität und Wut. Als politische Führer schüren solche Männer Konflikte oder zetteln gar Kriege an. Das gilt besonders für das 20. und 21. Jahrhundert, in denen Frauenemanzipation und Globalisierung das traditionelle Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern ins Wanken gebracht haben. Von Manila bis Moskau, von Pristina bis Pretoria, von Casablanca bis Chemnitz wird die Rolle von Männern im öffentlichen und privaten Bereich in Frage gestellt. Diese Krise der Männlichkeit, so die Autorin, ist das prägende Merkmal unserer Zeit. Das Buch, wie gesagt, heißt Heldendämmerung. Die Autorin ist Ute Scheub. Die war übrigens Redakteurin in der Taz, jahrelang. Moment. Jo. Sie ist 1955 geboren, freie Journalistin und war sogar Mitbegründerin und langjährige Redakteurin bei der Taz, die Tageszeitung, die alternative Tageszeitung in Berlin. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien Das falsche Leben von 2006. Scheub ist Mitarbeiterin des Deutschen Frauensicherheitsrats und des Vereins zur internationalen Völkerverständigung Scheherazade e.V. Mann und Frau, eine gute Idee? Im Prinzip schon, meint die Berliner Journalistin Ute Scheub, aber nachbesserungsbedürftig im Detail. Von den obersten Etagen der Bankhäuser bis in die Abgründe der neurobiologischen Forschung schreibt sie ihre Erkundigungen der Spezies Mensch, die sich zu ihrem eigenen Schaden mehrheitlich auf die Trennung der Geschlechterwelten eingestellt hat und nur schwer aus dem Dilemma herausfindet. Am Beispiel Afghanistan zeigt Scheub in ihrem Buch Heldendämmerung die Konsequenzen, die Militärpolitik gewohnter Prägung nach sich zieht. Frauenhandel und Prostitution, so hat die Autorin vor Ort recherchiert, müssen im weiteren Umfeld stationierter Truppen immer noch als zwangsläufige Begleiterscheinung selbst eines Armeeeinsatzes in bester humanitärer Absicht gelten. Das heißt, auch interessant, überall, wo sich uniformierte Männer in großen Horden zusammenrotten, da gibt es nach kurzer Zeit Frauenhandel und Prostitution. Das ist wie ein Gesetz. Die rein weibliche Polizeieinheit, Achtung, die seit 2007 in der liberianischen Hauptstadt Monrovia im Rahmen einer UNO-Friedensmission für Sicherheit sorgt, hat hingegen nicht nur auf diesem Gebiet die bessere Bilanz. Kinder und Frauen der Zivilbevölkerung fühlen sich von den Polizistinnen nicht bedroht, sondern geschützt. Das heißt, ein einmaliges Experiment, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber statt Männer, Frauen zum Schutz der Zivilbevölkerung und dann gibt es so gut wie es gibt keine Vergewaltigungen, keine Prostitution und keinen Frauen- und Mädchenhandel. Nachgewiesenerweise. Ja, ich weiß, ich habe so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl hier, wenn ich sowas höre. Auf der einen Seite erstmal beeindruckend, korrekt, ne? Man kann sehr viel, oder wie du sagst, tausende von Beispielen finden, warum das so ist. Exponenten der Männergesellschaft, zum Beispiel Adolf Hitler oder Stalin oder George Bush, waren ja alles Männer. Aber da gab es ja auch eine Frau, Margaret Thatcher zum Beispiel, die keine Probleme hatte damals mit dem Falklandkrieg anzufangen und den Krieg zu ziehen. Und wenn du das Buch gelesen hast, geht es so weit bei der Autorin, dass sie zum Beispiel sich identifiziert mit Positionen wie Alice Schwarzer das heute ganz klar hat, ne? die würde also Margaret Thatcher immer vorziehen, einfach nur deshalb, weil es eine Frau ist, einem anderen Kandidaten, der einfach nur, weil er ein Mann ist. Mir fällt jetzt gar nichts Besseres ein. Werner, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber die Diskussion ist jetzt dein Thema. Das Thema dieser Frau ist ein ganz anderes als das, was du jetzt gerade ansprichst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe das so hast du doch angefangen, das Buch zu besprechen. Nein. Es geht um das Thema, wo Männer sind, gibt es Frauenhandel, Prostitution, es wird vergewaltigt, besonders wo Truppen sind. Und die hat das Beispiel gebracht, dass weibliche Polizistinnen in Monrovia praktisch für die Sicherheit der Zivilbevölkerung Kinder und Frauen sorgen. Und seitdem gibt es keine Vergewaltigung. Thatcher hat niemanden vergewaltigt. Ruth? Also, ist nicht das Thema, denke ich mir. Ruth? Also ich muss ja da zum Teil recht geben, wenn man Kriege verfolgt, dann enden die oft damit, dass die Gewinner sozusagen die Frauen des Gegners schänden. Das scheint so dieser letzte Triumphzug zu sein, den man seiner Schlacht gönnt. Das ist aus der Historie zu belegen, fast über alle Kriege und natürlich geht auch in die, wenn man Kroatien, Serbien sieht, ist das auch nachweisbar, wie man umgegangen ist mit den Frauen des Gegners. Ich denke mir, es kommt da eine dunkle Seite hoch, in dem den Schritt zu machen. Beim Töten verliert der Mann wahrscheinlich noch viele andere Hemmungen und so geschieht das immer wieder, dass es zu diesen Exzessen kommt. Und ich denke mir, man muss letztendlich versuchen, das Töten zu verhindern. Und somit kann man auch diese Vergewaltigungsorgien verhindern gegen die Frauen. Gut, ja, das Buch hat das zum Inhalt. Das Buch spricht nicht von Thatcher oder Schwarze, das ist ein ganz anderes Thema. Das Buch spricht davon, wie unter Männerherrschaft praktisch Frauen immer wieder Schaden erleiden. Und sie sagt etwas sehr Interessantes. Sie sagt, wo Frauen Verantwortung und politische Macht bekommen, da geht es nicht nur ihnen selber besser, sondern selbst den Männern geht es besser. Und sie versucht das anhand von sehr vielen Fällen zu beweisen. Und das Buch liest sich sehr gut, super interessant, ich empfehle es allen. Gut, unsere Sendung ist so gut wie zu Ende, neigt sich dem Ende zu. Ich hätte Lust, noch eine Abschiedsrunde zu wagen, vielleicht Pilar. Wir müssen jetzt Tschüss sagen, die Sendung ist gleich zu Ende. Möchtest du jemanden grüßen oder möchtest du dich verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern von New York über Moskau, Berlin? Meine Nichte Monika. Ja. Tschüss Monika, bis bald. Guten Abend. Ich wollte danken für diese neue Erfahrung hier und verabschieden von all die Leute und all die Leute, die hören und die hier sind. Tschüss. Nasila. Ja, ich muss das Mikrofon suchen. Ja, ebenfalls, ich grüße alle Leute in Barcelona, alle Leute in Deutschland und auf der ganzen Welt auch. Jo, tschüss. Ich auch. Tschüss. Tschüss, Werner. Ich möchte allen Mut machen, die politisch denken und die dazu beitragen, dass Menschen in Freiheit leben können. Danke. Wir sagen Tschüss, Adio, Adios, bis nächsten Freitag. Das war's hier im Niemandsland. Bitte bleibt an den Radios, gleich geht es weiter mit Sibaldone und morgen wird die heutige Sendung wiederholt von 10 bis 12 Uhr auf FM und dann auch demnächst die nächsten Tage im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Jo, agur, haltet die Ohren steif. Tschüss. Die du liebst, sind alle auf Mallorca und singen dort das Lied vom Schädelweh. Tritt nicht auf das Laub, darunter wohnt das Grauen und das Gelbe, daneben ist der Schnee. Freu dich nicht zu früh auf den Sommer, Weihnachten ist gerade erst vorbei. Im Treppenhaus riecht es noch nach Glühwein und im Fernsehen läuft der weiße Hai. Der See, an dem du stehst, kann sich nicht entscheiden, ob er umkippen oder einfrieren soll. Der Hund, mit dem du lebst, kann dich nicht mehr leiden und der Glascontainer ist schon wieder voll. Freu dich nicht zu früh auf den Sommer, Weihnachten ist gerade erst vorbei. In den Wäldern weinen noch die Bäume und im Fernsehen läuft der weiße Hai. Hart verdient das Brot, härter die Erkenntnis und am härtesten ein ganzer Tag mit dir. Ruf mich einfach an, wenn du Inventur machst und Hilfe brauchst von einem wie mir. Freu dich nicht zu früh auf den Sommer, Weihnachten ist gerade erst vorbei. Im Einkaufszentrum gibt es heiße Ohren und im Fernsehen läuft der weiße Hai.